Die Königin der Blumeninseln. Es war einmal eine Königin, die über die Blumeninseln herrschte. Ihr Ehemann starb einige Jahre nach ihrer Hochzeit. Sie konnte es nicht überwinden. Also widmete sie sich ganz der Erziehung der beiden Prinzessinnen, ihrer beiden Kinder. Als sie aufwuchsen, fürchtete die Königin sehr, dass Lilly, die ältere Tochter, wegen ihrer Schönheit die Eifersucht der Königin aller Inseln auf sich ziehen würde. Denn die Königin aller Inseln war stolz darauf, die schönste Frau der Welt zu sein und bestand darauf, dass sich alle Rivalinnen vor ihren Reizen verneigten. Um ihrer Eitelkeit gerecht zu werden, hatte sie den König, ihren Ehemann, angestachelt, mit allen umliegenden Inseln Krieg zu führen. Und er tat es, denn sein einziger Wunsch war es, seiner Königin zu gefallen, unter einer Bedingung. Jede Prinzessin königlichen Blutes eines neu eroberten Landes musste ihren Hof besuchen, sobald sie 15 Jahre alt wurde, um der Schönheit der Königin zu huldigen. Die Königin der Blumeninseln war dazu bereit, ihre Tochter der stolzen Königin am Tag ihres 15. Geburtstags vorzustellen. Die unglaubliche Schönheit der jungen Prinzessin war weit bekannt. Und so wartete die Königin, die auch davon gehört hatte, mit Spannung auf den Besuch. Oh, Entschuldigung. Bist du bereit, meine Prinzessin? Ja, Mutter. Aus der Spannung der Königin wurde Eifersucht. Denn als der Tag des Empfangs kam, war es unmöglich, sich dem strahlenden Charme der jungen Prinzessin zu entziehen. Und sie musste zugeben, dass sie noch nie so eine blendende Schönheit gesehen hatte. Aber nie hätte sie gedacht, dass irgendjemand noch schöner sein könnte als sie selbst. Ich fürchte, ich fühle mich nicht gut. Wir werden ein anderes Mal mit dem Empfang weitermachen müssen. Die sichtbare Bewunderung des ganzen Hofes machte sie so wütend, dass sie sich krank stellte und sich auf ihr Zimmer zurückzog. Sie sandte Nachricht an die Königin der Blumeninseln, dass es ihr leid täte, nicht gesund genug zu sein, um sie zu empfangen. Sie beauftragte eine der erfahrenen Hofdamen, ihr zu raten, mit der Prinzessin in ihr eigenes Land zurückzukehren. Aber die war eine alte Freundin der Königin der Blumeninseln und so verstand die Königin schnell, woran sie war. Sie war sich der magischen Kräfte der erzürnten Königin bewusst und warnte ihre Tochter, dass sie in großer Gefahr sei und den Palast in den nächsten 6 Monaten aus keinem Grund verlassen dürfte. Die 6 Monate waren fast vorbei, als am allerletzten Tag ein herrliches Fest auf einer Wiese in der Nähe des Palastes stattfinden sollte. Die Prinzessin flehte ihre Mutter an, sie zur Wiese gehen zu lassen, und die Königin, die meinte, alle Gefahr müsse nun vorbei sein, versprach, sie mitzunehmen. Lauf nicht so weit voraus, Lilly. Bestimmt nicht, Mutter. Die Königin und ihr Hofstaat freuten sich, ihre geliebte Prinzessin in Freiheit zu sehen. Pass auf! Bist du ein hübscher Hund? Wo kommst du her und wo sind wir? Vor einer Minute war ich bei meiner Mutter und meiner Schwester und nun bin ich hier. Zeig den Weg, Hündchen. Mein Gott, schau, was du für mich gefunden hast. Die Prinzessin rannte zu diesem schönen Ort und setzte sich auf das Gras, um den Augenblick zu genießen. Es dauerte aber nicht lang, bis sie wieder an ihr Unglück denken musste und in Tränen ausbrach. Von diesem Obst und dem frischen Wasser kann ich leben. Aber was ist, wenn ein wildes Tier auftaucht und mich fressen will? Die Prinzessin verbrachte den Tag in der Nähe des Brunnens und versuchte, sich zu beruhigen, indem sie mit dem kleinen Hund spielte. Aber als die Nacht hereinbrach, fragte sie sich, was sie tun sollte. Was ist los? Na gut. müde von alledem, was sie durchgemacht hatte, schlief sie bald ein. Sie aß mehr Obst und trank vom Wasser. Sie ging zwischen den Blumen hin und her, spielte mit ihrem kleinen Hund und schlief nachts wieder in der Höhle ein. Auf diese Weise vergingen mehrere Monate, und als ihre Angst sie schließlich verließ, gab sie sich ihrem Schicksal hin. Eines Tages bemerkte sie, dass ihr Begleiter traurig wirkte und sie nicht einmal liebkoste, wie sonst immer. Geht es dir gut, Liebling? Aus Angst, er könnte krank sein, trug sie ihn zu einem Ort, an dem er früher bestimmte Kräuter gefressen hatte. Sie hoffte, dass ihm das helfen könnte, aber er wollte nichts fressen. Als sie aufwachte, dachte sie zuerst an ihr kleines Hündchen und rannte aus der Höhle, um nach ihm zu suchen. Hallo? Der alte Mann verschwand so schnell, dass sie kaum Zeit hatte, ihn anzusehen. Sie fragte sich, ob ihr kleiner Hund weggelaufen war oder ob der alte Mann ihn gestohlen hatte. Mutter! Sie hat den Schock nicht überlebt, dass du verschwunden warst. Oh nein! Die jüngere Prinzessin hatte über das Land geherrscht, aber sie überließ die Krone nun ihrer Schwester, der sie rechtmäßig zustand. Wir werden uns die Herrschaft teilen. Die erste Handlung der neuen Königin war es, ihrer toten Mutter zu gedenken. Sie war immer noch sehr traurig über den Verlust ihres kleinen Hundes und ließ ihn in jedem Land suchen. Und als er nicht gefunden wurde, war sie so betrübt, dass sie jedem, der ihn fand, die Hälfte ihres Königreichs versprach. Viele Männer machten sich überall auf die Suche nach dem Hund, aber alle kehrten mit leeren Händen zurück. In ihrer Verzweiflung verkündete die Königin, dass ihr das Leben ohne ihren kleinen Hund unerträglich sei. Sie würde dem Mann, der ihn zu ihr zurückbrachte, ihre Hand zur Heirat geben. Die Aussicht auf einen solchen Preis ließ den Hof sehr schnell leer werden. Während die Suche überall weiterging, erreichte die Königin eines Tages die Nachricht, dass ein sehr krank aussehender Mann mit ihr sprechen wollte. Was ist dein Begehr? Ich bin bereit, der Königin ihren kleinen Hund zu bringen, wenn sie bereit ist, ihr Versprechen über die Ehe zu halten. Die Königin hat kein Recht, ohne Zustimmung der Nation zu heiraten, und der Generalrat muss bei solchen wichtigen Gelegenheiten einberufen werden. Sie erhalten Unterkunft in meinem Schloss, während ein Generalrat zusammentritt, um zu beraten, was zu tun ist. Danke, meine Königin. Am nächsten Tag versammelte sich der Rat, und auf Anraten der Prinzessin wurde beschlossen, dem Mann eine große Geldsumme für den Hund anzubieten. Und sollte er das ablehnen, ihn aus dem Königreich zu verbannen. Aber der Mann lehnte das Angebot ab und verließ den Saal. Daisy erzählte der Königin alles, was geschehen war. Die Königin entschied, dass sie ihre eigene Herrin sei und beschloss, ihren Thron aufzugeben und die Welt zu durchstreifen, bis sie ihren kleinen Hund gefunden hätte. Die Welt für einen kleinen Hund durchstreifen? Du kannst jeden Hund oder Mann haben, den du nur willst. Ich habe mich entschieden, Schwester. Während sie über das Thema redeten, erschien ein Kammerdiener, um mitzuteilen, dass die Bucht voller Schiffe sei. Schau dir all die Schiffe an. Sie müssen aus einer befreundeten Nation stammen. Woran erkennst du das? Jedes Schiff ist mit Flaggen, Wimpeln und Bannern geschmückt. Und auf dem Leitschiff weht eine große weiße Friedensfahne. Die Königin sandte einen vornehmen Boten in den Hafen und erfuhr bald, dass die Flotte dem Prinzen der Smaragdinseln gehörte, der darum bat, in ihrem Königreich an Land zu gehen und ihr seinen Respekt zu erbieten. Die Königin bat ihn, Platz zu nehmen, und sie besprachen sich eine volle Stunde. Meine Königin, ich habe Ihnen einige sehr seltsame Dinge zu erzählen, aber Sie werden sehen, dass sie wahr sind. Sehr gut, fahre fort. Ich bin ein Nachbar der Königin aller Inseln. Und es gibt eine Landenge, die einen Teil meines Landes mit ihrem verbindet. Als ich eines Tages einen Hirsch jagte, hatte ich das Unglück, sie zu treffen. Da ich sie nicht erkannte, blieb ich nicht stehen, um sie mit vollem Respekt zu begrüßen. Sie, Herrin, wissen besser als jede andere, wie rachsüchtig sie ist. Ich habe das am eigenen Leib erfahren. Ich fand mich bald in einem fernen Land wieder, verwandelt in einen kleinen Hund. Damals hatte ich die Ehre, Ihre Majestät zu treffen. Aber diese Rache reichte der Königin nicht und so verwandelte sie mich weiter in einen schrecklichen alten Mann. Ich hatte solche Angst, in ihren Augen widerlich zu sein, dass ich mich in den Tiefen des Waldes versteckte. Ich hatte das Glück, eine gütige Fee zu treffen, die mich vom Zauber der stolzen Königin befreit hat. Sie erzählte mir von ihren Abenteuern und wo sie zu finden sind. Die Eitelkeit und Eifersucht der Königin der Inseln richteten so viel Unheil an, dass die Feen sich verbündeten und die Königin bestraften. Ich komme jetzt, um Ihnen ein Herz zu schenken, das ganz Ihnen gehört, Herrin, seit wir uns das erste Mal in der Fremde getroffen haben. Nur wenige Tage später wurde die Hochzeit im Königreich verkündet, dass Lilly und der junge Prinz heiraten. Und sie lebten viele Jahre glücklich und regierten ihr Volk mit Güte.